Lektion 2, Übung 3. Wie ist es mit morgen Vormittag, Frau Einser? Leider geht es morgen Vormittag nicht. Aber heute Abend habe ich Zeit. Also gut, heute Abend.